Was höre ich da für Glocken brummen? Das ist der Erde heimatlicher Ton. Soll ich hier in der Unterwelt verdummen wie eines Maulwurfs ungeratener Sohn? Ich geh in mich, und auf dieser Promenade macht mein Benehmen die abscheulichste Parade. Tannhäuser, spricht's in mir, was soll das heißen? Und die Gewissensbisse fangen an zu beißen. Madame, ich kann nicht länger hier mehr bleiben. Oh. Wenn's möglich ist, so werde ich Ihnen schreiben. Und wenn Sie auch noch 10-fach größeren Reiz vereinten, ich kann mich wegen Ihnen mit dem Himmel nicht verfeinden. Der Erde Ruf entreißt mich Ihren Blicken. Ich hab genug. Jetzt werde ich mich drücken. Tannhäuser, wie? Was hören meine Augen? Geh, sei doch gescheit. Was fällt dir denn nur ein? Komm, lass uns trinken, spielen, Küsse saugen. Du mich blamieren, kann's denn möglich sein? Heb dich hinweg, du grauser Höllenspuk. Der Himmel winket mir. Ich muss zerruck. Welch ferne Erdenlaute tönen wieder. Die lang entbehrten Stimmen hör ich wieder. Gemütlich brüllt der rindertraute Herde. Oh, was für Ochsen gibt es auf der Erde. Oh, Heinrich, Heinrich, lass dich nicht betören. Ich will dir ewig heiße Liebe schwören. Wohl bist du schön wie keine Maid auf Erden. Wenn man dich sieht, möchte man des Teufels werden. Doch nein, trotz alle tausend Donnerwetter, aus ist es aus. Leb wohl, du Reich der Götter. O tönet fort, ihr Heimatwonnelieder. Die irdsche Kneipe winkt, sie hat mich wieder. Für mich verloren. Das Schicksal hat sich gegen mich verschworen. Ich bin blamiert, verraten und betrogen. Warum ward ich geboren und verzogen? Erstickt sind meines Lebens tiefste Keime. Es ist vorbei. Ich gehe aus dem Leime. Kleinste Humpen werde je mehr aufgeschrieben, keinem werde ich je mehr pumpen. Nicht den allerkleinsten Humpen wollen je wir einem pumpen. Feen wollt den Schwur belauschen, den ich dem Tannhäuser schwöre. Will in Lieber sich berauschen, steht sein Glück, er selbst zerstöre. Dieses ist der Fluch der Venus. Oh, die Rache ist ein Genus. Dieses ist der Fluch der Venus. Oh, die Rache ist ein Genus. Beschworen ist der Rachewerk, versinken soll der Venusberg.